Was war denn dein Anliegen, hier aufzutauchen überhaupt? Na, ich weiß ja, dass du mal gestartet bist mit der Idee, ein Buch zu machen, ne? Also das ist schon mal ganz konkret. Das war eine konkrete Idee, ja. Das war eine konkrete Idee und hat die sich jetzt schon verworfen oder besteht die noch? Nö, die hat sich noch nicht verworfen. Also die Idee ist durchaus denkbar. Es war ja am Anfang erstmal nur die Frage der Formalität. Und kann ich mir immer noch auf jeden Fall gut vorstellen. Die Inhalte sind sozusagen noch relativ offen. Also das ist ja, also das ist im Prinzip auch dem geschuldet, wie sich das jetzt hier entwickelt, so als Prozess. Also die Idee mit dem Buch finde ich halt gut, weil sie sich im Prinzip so nach außen wenden lässt, weil sie sowas, weil sie auch so eine Schnittstelle bietet zu einer künstlerischen Form, ja, als Ausdrucksmedium und gute Inhalte aufnehmen kann. Also sozusagen da so eine Ästhetisierung von Inhalt betreiben. Und die Diskussion, ob erst der Inhalt da sein muss und dann die Form, kannst du das nachvollziehen? Weil das hatten wir ja auch, ich glaube, in der ersten Treffen war das so ein Thema. Kann ich gut nachvollziehen. Ne? Es gibt natürlich zwei unterschiedliche Herangehensweisen, finde ich. Also wenn man die so eine zweiseitige Frage stellt. Also man kann von der Form herkommen, vom Denken. Und gucken, was setzt man in so ein Format. Also ich meine, ein Buch ist ja erstmal nur ein Format, das ist ja jetzt noch nicht weiter spezifisch festgelegt. Und also es ist ja im Prinzip auch wie eine Öffnung. Also man kann in ein Buch ja, sag ich mal, relativ viel reinnehmen oder auch rauslassen. Und die Frage nach den Inhalten, die wollte ich nicht so sehr vorgreifen. Also weil ich hätte es halt spannend gefunden, wenn so ein Buch, oder finde ich immer noch spannend, wenn so ein Buch vielleicht so auch so fällt. Feldstudien irgendwie aufgenommen werden. Also dass man sozusagen eine Arbeit, die man macht, die sich an eine gewisse Öffentlichkeit sozusagen befragt oder eine Interviewform vom Kumpel Sebastian, der hat sein Diplom so eine Interviewform gemacht über einen Ort in Halle. Das finde ich halt eine ziemlich gute Herangehensweise, um ganz spezifisch zu werden, um auch konkrete Inhalte aufzudecken von Räumen, die hier vor Ort sind oder mal waren, die jetzt nicht mehr genutzt sind. Also in so einer Art und Weise könnte ich mir ein Buch sehr gut vorstellen als eine Form, die dann sozusagen sich gewisse Inhalte auch sucht. Okay, also rein Umsatz, Aspekt der Umsetzung quasi. Und hast du jetzt in dem Prozess schon gedacht, da sind Inhalte schon, die dich interessieren? Ja. Die aufkamen? Und wenn ja, welche vielleicht? Na, also warum ich überhaupt hier bin, das war ja am Anfang die Frage, ist halt kritisches Denken, die Auseinandersetzung mit der eigenen Dummheit, mit den eigenen Grenzen, ja, da Grenzerweiterung irgendwie zu erfahren als Gruppen, in einer Gruppentherapie, Gruppengespräch, das weiß ich, also im Prinzip auch von dem Wissensschatz anderer zu partizipieren und sich sozusagen gegenseitig so ein bisschen rausziehen aus dem eigenen Saft. Konkrete Fragen sind natürlich für mich schon so Möglichkeiten nach, auch erstens die eigene Naivität sozusagen zu detektieren. Ja, also wo ist man vielleicht doch auch in seiner Kritik naiv? Wo ist man in einer gewissen Weise vielleicht auch zu allgemein und unspezifisch? Wo macht Kritik Sinn und wo ist Kritik auch künstlerisch relevant? Also das ist sozusagen dann noch das, was mich konkret interessiert, ist die Frage nach, also sozusagen soziale Räume, die beschnitten sind durch verschiedenste Interventionen von Seiten von Politik, von Stadt, von ästhetischen Normierungen oder so. Wie kann man sowas öffnen? Wie kann sowas immer noch, also wie kann sowas auch eine künstlerisch interessante Position sein, ohne dass man zu schnell beim Design oder bei der Gestaltung oder bei der Stadtplanung oder so ist, heißt das, sondern dass man gucken kann, wie kann man in so einen Stadtraum, in so einen Sozialraum oder wie kann man da reingehen und ein Projekt machen, das muss ja kein Projekt sein, aber wie kann man das so sagen, mit künstlerischen Mitteln Inhalte detektieren. Und wie meinst du, vermittelt sich das Verhältnis? Ist das jetzt die Inhalte bestimmen die Form oder es gibt ja immer das Argument, dass sozusagen Kunst, weil man eben denkt, das hätte, das ist jetzt meine Meinung, weil man denkt, dass es irgendwie eine Freiheit von allen möglichen Bedingungen eigentlich wäre, würde dann nur dadurch verlieren, dass man da Inhalte reinstopft. Also das würdest du nicht teilen? Nee, also ich würde mich nicht auf diese Teilung festlegen, so, weil es gibt unterschiedliche Qualitäten, die da entstehen. Also man kann sagen, man kann konkret sein, man kann dem Dualismus folgen und sagen, okay, Form follows Function oder Form follows Information oder was auch immer. Also sozusagen die Form setzt nach dem Inhalt an. Das bedeutet aber, dass jede Form dann eine Zweckrichtung hat, erstmal generell. Also dass sozusagen jede Form ein Gehäuse ist für was man, also eine Illustration für einen schon vorher festgesetzten Rahmen, für eine Idee oder was man will. Das ist auch mit vorbehalten. Also das muss jetzt nicht der Weg sein, sozusagen als Ausschluss. Ja? Also das bedeutet nicht, dass der Inhalt immer die Voraussetzung ist. Also weil man kann dann auch von der Form her gehen. Also es ist ja auch eine durchaus sehr sinnvolle Strategie in der Kunst, dass man von der Form her kommt, um sich dem zu schnell gesetzten Rahmen eines Inhaltes auch, sag ich mal, langsam anzunähern. Also dass man das so auch wie so ein Prozess, also von mir aus einer dualen Annäherung oder in einem dialektischen Verhältnis begreift, dass auch so eine Sache wie ein Inhalt auch in eine neue Form von mir aus kommen kann, aber über den Weg der Form sozusagen. Mhm. Ja, da bin ich gespannt, wie das aussieht dann. Ja. Okay, danke. Mit welcher Motivation bist du in die UFO-Universität gekommen? Und ja, erstmal die erste Frage. Ich fand das erstmal interessant, was ich gelesen habe. Ne? Hier in der E-Mail, im Verteiler, Flyer und so. Und hatte erstmal die Motivation, mich zusammenzufinden, eben mit anderen, was ja, glaube ich, auch so erstmal die erste Intention war. Und noch gar keine konkreten Vorstellungen eigentlich. Aber ja, ich fand das schön, den Gedanken eben zusammenzufinden und dann irgendwas, was auch immer, auf die Beine zu stellen. Du hattest noch keinen konkreten Gedanken, den du mitgebracht hast. Hat sich das denn in der ersten Sitzung ein bisschen konkretisiert? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Weil wir alle hatten ja so eine Vorstellungsrunde, irgendwie, was die Leute so mitbringen. Klar, war auch viel so, ich interessiere mich jetzt erstmal nur so generell dafür. Dann haben wir irgendwie ein bisschen in der zweiten Sitzung sind wir da noch ein bisschen konkreter reingestöbert in so die privaten Motivationen. Was kam da von dir oder war das sozusagen einfach nochmal so ein dezentes Zurückhalten? Ich glaube, du hattest die Idee mit dem Containern. Ich konnte mich da auch noch nicht so gut ordnen, nach wie vor nicht. Aber ich finde grundsätzlich, das mit dem Containern fand ich interessant, eben weil es eben dieses Konsumding aufgreift, ob man, was man kauft, wie man kauft, ob man kauft. Und eigentlich finde ich auch die andere Seite interessant, also von der Produzentenseite, was man denn überhaupt produziert und wie man da rangeht und solche Sachen. Und meinst du, das wird jetzt ein Projekt oder fließt sozusagen in eine Projektarbeit mit ein, in eine Gruppenarbeit? Wie sieht es jetzt für dich aus? Wie geht's weiter? Ich habe noch nicht konkret mich mit irgendwelchen Gruppen auseinandergesetzt, weil ich auch letztes Mal nicht da war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfließt, weil es ja so dieses große Thema Individuum und Gesellschaft hier auch, denke ich, aufgreift, weil es immer oder oft einfach so einem Zwang unterlaufen ist, eben auch was man kauft zum Beispiel, wie man kauft und so. Du bist ja hier angekommen quasi als Exot, fand ich. Das war schon ziemlich cool. Wir haben es eigentlich ausgeschrieben als interdisziplinäres Projekt. Das hat sich dann doch als sehr homogen bewahrheitet. Eine Menge Studenten, du bist Angestellter und hattest eine interessante Beobachtung. Und war das der Grund, weshalb du hierher gekommen bist? Oder bist du überhaupt mit festen Vorstellungen hierher gekommen? Haben die sich irgendwie, zweite Frage, jetzt in dem kurzen Prozess des Diskutierens in irgendeiner Form auch deine Wünsche und Vorstellungen irgendwie schon bewahrheitet oder so? Ja, ich bin von einem Freund aufmerksam gemacht worden auf diese Veranstaltung hier und das, was ich da gelesen hatte, hatte ich sehr letztendlich offen und interessant gehört, weil es halt auch letztendlich nicht wie es ansonsten so im Alltag irgendwie ist, wo es immer irgendwie Fragestellungen geht, wo man konkret irgendein spezielles Ziel hat und da halt dann darauf aus, ist konkret möglich, effektiv und effizient irgendwas zu erreichen, sondern ist halt im Prinzip sehr offen, geht es um allgemeine Fragestellungen des Lebens letztendlich auch und wie man letztendlich in der Welt überhaupt letztendlich Entscheidungen trifft, was man nun für wichtig hält und was nicht und wie wir überhaupt leben sollten. Und letztendlich geht es nur um Fragen der Verantwortung jedes Einzelnen, ob wir uns da irgendwie Alternativen ausdenken können und die irgendwie umsetzen können. Und insofern ist es halt eine sehr offene Sache. Und ich bin eigentlich dann ohne ganz konkrete Vorstellungen hergekommen, sondern einfach mich darauf einzulassen, hier mit anderen Leuten mal zu diskutieren und mal zu gucken, was einfach wird. Und das hat sich so auch dann ja gezeigt, dass es halt eine sehr offene Sache ist, wo letztendlich erstmal überhaupt nicht klar ist, wo es hingeht. Aber das ist halt auch das Spannende dran, dass man dann einfach mal sehen kann, was gibt es so für Meinungen und für verschiedene Sichtweisen und dann einfach mal zu gucken, wo es hinführt. Und die Alternativen, die du ansprachst, wie kamst du darauf, dass die möglich und nötig sind für eine Gesellschaft? Na, ich denke mal, jeder sieht im Alltag, dass es immer gewisse Dinge sind, die frustrierend sind und letztendlich den Einzelnen nicht glücklich machen. Und insofern, es steht natürlich schon immer irgendwie die Frage im Raum, was könnten es für Alternativen sein zu dem, wie man eigentlich lebt. Also es ist natürlich so, dass die meisten Menschen jetzt nicht von sich aus hinterfragen, was ist denn eigentlich, steckt wirklich in den Dingen, die man halt praktisch jeden Tag erlebt. Und dann, was könnte man halt natürlich auch anders denken. Und insofern... Und du hast ja jetzt schon nach den drei, wie lange ist das jetzt, Februar, März, nach anderthalb Monaten heute schon was, also nicht konkret, hast du gesagt, nicht konkret, aber trotzdem eine Vorstellung, wo es hingehen soll, ein Ausprobieren von, wie du gesagt hast, Inseln der Utopie. Wie bist du jetzt dahin gekommen sozusagen, wie sah der Prozess jetzt aus? Nur mal, dass man das vielleicht nachvollziehen kann, wie das sich für dich so dargelegt hat, oder? Sich das so dahin entwickelt hat, zu so einer, von so einer Aussage, wie sie heute, wie du sie heute getroffen hast, zurück sozusagen zu dem Punkt, als du hier das erste Mal durch die Tür gekommen bist. Also das im Detail darzulegen, das ist ein bisschen schwierig. Also vielleicht kommen wir sofort vor. Auch muss jetzt sozusagen gar nicht umfassend sein, sondern einfach nur so ein paar, weiß nicht, was dir gerade spontan einfällt vielleicht. War das die Diskussion? Hast du dich da wiedergefunden? Oder wie bist du da hingekommen sozusagen? Also du hattest sozusagen gerade gesagt, im Alltag hat man das Gefühl, da laufen Dinge nicht rund. Wie kommt man denn zu so einer positiv jetzt zu dem Wunsch, so eine Insel der Utopien mal durchzuspielen, einfach für sich jetzt erstmal noch theoretisch und kann es ja immer noch praktisch werden. Ja, also letztendlich, selbst mit diesen Inseln der Utopien, wie du sie jetzt nennst, ist dann ziemlich offen, wie das aussehen soll. Das ist jetzt erstmal so eine Worthülse, die hier in heute in den Raum geworfen wurde. Ich habe in meinem Leben schon über ziemlich viele Dinge nachgedacht und was halt jetzt hier der Fall ist, dass man halt mal mehr oder weniger systematisch versucht, gewisse Dinge irgendwie in Strukturen zu bringen und irgendwie halt auch sich darüber austauscht und dann letztendlich steht ja immer die Frage, wo wollen wir eigentlich hin und um die Frage geht es ja eigentlich. Genau und es ist noch ganz unkonkret. Meinst du, man wird in den 6 Monaten irgendwas Praktisches machen können? Hast du das Gefühl? Oder meinst du, bleibst jetzt eher noch auf der theoretischen Ebene? Einfach nur zu gucken, was ist das eigentlich, was einen umgibt und wo könnte es hingehen? Also für mich persönlich ist dieses 6-Monats-Ziel jetzt nichts, was für mich jetzt so besonders wichtig ist. Ja, das muss ich einfach sehen. Also, wir haben heute auch einige Ideen gesprochen, die jetzt von anderen kamen, wo es immer konkrete Aktionen ging. Das wird sicherlich umsetzbar sein, aber mich interessiert natürlich vor allem auch, was da darüber hinausgeht und dann langfristig irgendwie dann nachhaltige Wirkung entfalten kann.